sitzt allein in deinem Zimmer ohne Licht. Nur ein paar Kerzen leuchten dir. Eine Träne rinnt dir über das Gesicht und sie kitzelt dich am Kinn. Freund, der Regen trommelt von draußen an dein Fenster, doch du spürst ihn nicht. Eine Hand gepresst an die Fensterscheibe, doch du spürst ihn einfach nicht. Was ist und was war, wird nie mehr wie früher sein. Was ist und was war, wird nie mehr wie früher sein. Deine Welt steht heute völlig auf dem Kopf und tausend Fragen quälen. Warum, wieso ergibt das alles keinen Sinn? Warum, wieso bloß immer nur du? Was ist und was war, wird nie mehr wie früher sein. Was ist und was war, wird nie mehr wie früher sein.